Denn die Terroristen sind nicht von anderen Bürgern zu unterscheiden. Vor dem Krankenhaus gibt es strenge Kontrollen. Erst heute Morgen wurde hier auf das Gebäude geschossen. Die Lage ist angespannt, aber eine Art Bürgerwehr unterstützt das Militär, wo es nur geht. Verletzte werden unentwegt eingeliefert. Die meisten sind Opfer von Heckenschützen. Völlig unerwartet schießen sie auf Menschen, egal auf wen. Die meisten Verletzten, die hier auf der Intensivstation liegen, sind Soldaten. Manche leisten derzeit ihren Grundwehrdienst. Es fehlt an Blutgerinnungsmittel und Barbituraten. Sie werden dringend gebraucht. Am Nachmittag waren wir dann im Hauptquartier des Bürgerforums. Es ist derzeit der bestbewachteste Bau in Arad. Der kommissarische Regierungschef dieser Stadt, Valentin Wojcile, sagt, dass alle gemeinsam Militär und Bürger gegen die Terroristen kämpfen. Die Bevölkerung sei nicht davon abzubringen, will das Militär unterstützen. Die jungen Leute sind kaum davon abzuhalten und er versucht ihnen klarzumachen, dass weitere Zivilopfer unnötig sind. In Temeschwar kam es auch in der vergangenen Nacht wieder zu kämpfen. Die Zivilbevölkerung hat gemeinsam mit den Soldaten Straßensperren errichtet. Das Zentrum gleicht einem militärischen Hauptquartier. Alle wichtigen Gebäude sind unter Kontrolle, aber dennoch fachen immer wieder Kämpfe auf. Das Militär ist nicht so gut mit Waffen ausgerüstet wie die Terroristen. Deshalb gibt es immer wieder Opfer zu beklagen. Temeschwar kam auch heute Weihnachten nicht zur Ruhe. Aber in manchen Minuten konnte man fast glauben, Temeschwar ist heute die friedlichste Stadt der Welt. Die Situation in Rumänien spielte heute auch eine besondere Rolle bei der Weihnachtsbotschaft des Papstes. Die Ansprache ist in 49 Länder übertragen worden. Mehrere 10.000 Menschen hatten sich bei strahlendem Sonnenschein auf dem Petersplatz versammelt. Der Papst sprach der Bevölkerung Rumäniens sein besonderes Mitgefühl aus. Das rumänische Volk feiere dieses Weihnachten in Angst und Sorge, im Schmerz über so viele Menschen, die ihr Leben verloren haben, aber auch in der Freude darüber, wieder den Weg in die Freiheit angetreten zu haben. Dann die Weihnachtsgrüße in 53 Sprachen. Ihnen allen ein gnadenreiches, schönes und frohes Weihnachtsfest. Zum Abschluss seiner Ansprache spendete Johannes Paul II. Den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manat semper. Nach Panama. Der gestürzte Militärmachthaber General Noriega hält sich nach wie vor in der Vertretung des Vatikans in Panama auf. Dort hatte er gestern Zuflucht gesucht. Die Nachricht, dass Ex-Diktator Noriega aufgegeben hatte, ging wie ein Lauffeuer durch die Straßen der Hauptstadt Panama. Spontaner Jubel brandete den amerikanischen Truppen an vielen Stellen der Stadt entgegen. Die Kämpfe haben fast überall aufgehört. Heute Morgen zog die neue Regierung mit Präsident Endara an der Spitze durch die Straßen. Wieder Freude überall. Libertad, rufen sie. Freiheit als Weihnachtsgeschenk. Die Botschaft des Vatikans ist seit gestern von US-Soldaten umstellt. Außer Noriega haben dort auch andere Mitglieder seines Regimes um politisches Asyl nachgesucht. Die USA, Panama und der Vatikan haben inzwischen mit Verhandlungen über eine diplomatische Lösung begonnen. Präsident Bush hat heute nochmals erklären lassen, er wolle nach wie vor versuchen, Noriega wegen Drogenschmuggels in den USA vor Gericht zu stellen. Aber das ist sehr kompliziert und nicht sehr wahrscheinlich. Denn der Vatikan wird ihn nicht an die USA ausliefern. Und Noriega hat inzwischen Antrag auf politisches Asyl in Spanien gestellt. Die Spanier waren vor gut einem Jahr schon einmal bereit, ihn aufzunehmen, als das Weiße Haus mit Noriega einen Kuhhandel abschließen wollte. Damals sollten die Drogenklagen gegen ihn fallen gelassen werden, wenn er dafür im Gegenzug Panama verließe. Noriega lehnte damals ab. Ihn in Amerika vor Gericht aussagen zu lassen, könnte die Regierung in Washington in Verlegenheit bringen. Denn schließlich war Panamas Ex-Diktator lange ein geschätzter Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA, der entsprechend viel weiß. In Moskau berät das Zentralkomitee der sowjetischen Kommunisten in einer Sondersitzung über die Abspaltung der KP Litauens von der Mutterpartei. Die litauischen Kommunisten hatten sich vergangene Woche trotz massiver Warnungen aus Moskau für selbstständig erklärt. Im Kreml geht die Sorge um über die Abspaltung der litauischen Kommunisten von der gesamtsowjetischen Partei. Das Zentralkomitee tagt seit 12 Uhr mittags in gespannter Atmosphäre. Ein Pressesprecher des Außenministeriums kann nichts über die Dauer der Sitzung mitteilen, ob ein oder zwei Tage, nichts über Beschlüsse, Vorwürfe, Auseinandersetzungen. Von wichtigen Ereignissen spricht Vadim Perfiljew, aber er hütet sich, die Entscheidung der Litauer vom vergangenen Mittwoch als einen Bruch mit der Moskauer Parteizentrale zu bezeichnen. In den vergangenen Monaten hat nach einer Sitzung des Zentralkomitees immer ein Führungsmitglied die Journalisten über das Ergebnis unterrichtet. Zu dieser Sitzung des Zentralkomitees haben aus Litauen zwei kommunistische Gruppierungen ihre Delegierten geschickt. Das ist wirklich ohne Beispiel. Im Kreml stehen also die Unabhängigen gegen die Moskau-Treuen, könnte man sagen. Die litauische Partei, die sich mit großer Mehrheit für selbstständig erklärt hat, verteidigt diesen Beschluss. Und jene Gruppe, die diese Loslösung von der Mutterpartei nicht mitmachen will, möchte erreichen, dass das Zentralkomitee die Entscheidung von Wilna rückgängig macht. Als höhere Parteiinstanz gewissermaßen. Und Generalsekretär Gorbatschow wird kritisiert. Seine großzügige Perestroika-Politik führe zum Zerfall der Sowjetunion, meint mancher. Meine Damen und Herren, der gestürzte rumänische Staats- und Parteichef Ceausescu und seine Frau sollen hingerichtet worden sein. Radio Bukarest meldete, die beiden seien in einem Geheimprozess zum Tode verurteilt und anschließend sofort exekutiert worden. Die Anklage gegen das Ehepaar Ceausescu habe auf Völkermord, Unterwanderung des Staates, Diebstahl öffentlicher Vermögenswerte, Ruinierens der rumänischen Volkswirtschaft und auf Fluchtversuch gelautet. Diese Einzelheiten teilte ein Fernsehsprecher vor einer halben Stunde mit. Nicolae Ceausescu și Elena Ceausescu au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Sentința a rămas definitivă și a fost executată. Vereinzelt kommt es in Rumänien immer noch zu Kämpfen. Zunehmend aber gewinnt der Volksaufstand die Oberhand über die Ceausescu-treuen Einheiten des Geheimdienstes. Die Übergangsregierung in Bukarest ist sich mit den Verbündeten des Warschauer Pakts einig, dass eine Intervention nicht mehr nötig sei. Widersprüchliche Meldungen gibt es über die Zahl der Opfer. Angaben im ungarischen Rundfunk, der Sturz von Staats- und Parteichef Ceausescu habe 70.000 Todesopfer und 300.000 Verletzte gefordert, wurden von amtlicher rumänischer Seite als zu hoch bezeichnet. Heute in der Innenstadt von Bukarest. Unter Ceausescu war es verboten, Weihnachten zu feiern. An vielen Plätzen erinnern brennende Kerzen an die Toten, die der Volksaufstand gegen den Diktator gekostet hat. Langsam beginnt sich das Leben zu normalisieren. Die ersten Geschäfte haben wieder geöffnet. Immer wieder fahren Lastwagen mit Menschen durch die Straßen, die ihren Sieg feiern. Vor dem Fernsehgebäude war es heute ruhig. Zweimal haben die Soldaten Angriffe der Ceausescu-treuen Truppen zurückgeschlagen. Junge Leute haben einen Ordnungsdienst organisiert. Jedes Auto in der Innenstadt wird kontrolliert. Damit soll verhindert werden, dass Securitate Leute in die Stadt einsickern. Unter den Festgenommenen und den toten Ceausescu-Soldaten sind auch mehrere Araber, offenbar Angehörige einer Sondereinheit des Diktators. Nur vereinzelt kam es heute zu Schießereien. Mit Sabotageakten müsse man aber noch länger rechnen, hieß es. In zwei Krankenhäusern soll die Securitate die Blutbanken vernichtet haben. Es fehlt an Medikamenten und Ärzten. Für Hilfsflüge ist der Flughafen von Bukarest mittlerweile wieder geöffnet. Eine erste Bundeswehrmaschine mit 25 Tonnen Hilfsgütern sowie zwei Ärzten an Bord, ist am Vormittag von Köln nach Bukarest abgeflogen. Morgen sollen weitere Transporte folgen. Die provisorische Regierung von Rumänien hat weltweit um Hilfe gebeten. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Meldungen der Heute-Redaktion. Rumäniens Ex-Diktator Ceausescu und seine Frau Elena sind hingerichtet worden. Das meldet das rumänische Fernsehen. Das Ehepaar sei vor ein Militärtribunal gestellt und des Massenmordes an 60.000 Menschen für schuldig befunden worden. Als weitere Anklagepunkte wurden genannt Unterwanderung des Staates, Diebstahl öffentlicher Vermögenswerte, Ruinieren der rumänischen Volkswirtschaft und Fluchtversuch. Der Fernsehsprecher verlas die Nachricht im Namen der Nationalen Errettungsfront, die jetzt regiert. Nicolae Ceausescu und Elena Ceausescu wurden zum Tode verurteilt und ihr Besitz wurde beschlagnahmt. Das Urteil ist definitiv und bereits vollstreckt. Mehr darüber werden wir im weiteren Programm berichten. Nicolae Ceausescu, Jahrgang 1918, der Sohn eines Bauern, war seit 1965 Chef der rumänischen Kommunisten. Im Westen galt er zunächst als Hoffnungsträger, weil er sich gegen die Vormachtstellung Moskaus im Ostblock stellte. Der Diktator teilte die Regierungsgewalt nur mit seiner Frau Elena und anderen Familienmitgliedern. Unter seiner verfehlten Wirtschaftspolitik wurde Rumänien zum Armenhaus Europas. Während das Volk hungerte, ließ sich Ceausescu als Titan der Titanen feiern. Jede politische Freiheit wurde unter seiner Herrschaft rigoros unterdrückt. Die Anhänger Ceausescus leisten der Armee immer noch Widerstand. Nachdem sich die Situation weitgehend beruhigt hatte, werden jetzt wieder Kämpfe gemeldet. Vor allem am Präsidentenpalast und dem ZK-Gebäude in Bukarest scheint die Lage gespannt zu sein. Den ganzen Tag bestimmten jubelnde Menschen die Innenstadt von Bukarest. Schüsse waren nicht mehr zu hören. Überall wurde die wiedergewonnene Freiheit gefeiert. Viktorie, Sieg, lauteten die Rufe. Auf dem Platz vor der Universität hatten Studenten eine Straßensperre errichtet. Noch immer wurde nach Angehörigen der Securitate gesucht. Studenten der Akademie der Künste demonstrierten mit Karikaturen von Ceausescu. Mörder stand auf dem Plakat des früheren Herrscherpaares. In der ganzen Stadt gedachten die Menschen mit Kerzen ihrer Opfer der vergangenen Tage. An einem Weihnachtsbaum hingen Zeitungen, auch solche, die lange Zeit verboten waren. Unter dem Ceausescu-Regime war auch das Feiern des christlichen Weihnachtsfestes verboten. In seiner Weihnachtsbotschaft ist Papst Johannes Paul II. Auch auf die Situation in Rumänien eingegangen. Vor mehreren 10.000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom sprach der Papst der rumänischen Bevölkerung sein besonderes Mitgefühl aus. Gleichzeitig erinnerte er aber auch an die vielen Konflikte in anderen Teilen der Welt. Nach den Weihnachtsgrüßen in 53 Sprachen spendete das katholische Kirchenoberhaupt den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Der gestürzte Militärmachthaber Panamas, General Noriega, hält sich nach wie vor in der Vertretung des Vatikans in Panama-Stadt auf. Noriega hat inzwischen Spanien um Asyl gebeten. Die Nachricht, dass Ex-Diktator Noriega aufgegeben hatte, ging wie ein Lauffeuer durch die Straßen der Hauptstadt Panama. Spontaner Jubel brandete den amerikanischen Truppen an vielen Stellen der Stadt entgegen. Die Kämpfe haben fast überall aufgehört. Heute Morgen zog die neue Regierung mit Präsident Endara an der Spitze durch die Straßen. Wieder Freude überall. Libertad, rufen sie. Freiheit als Weihnachtsgeschenk. Die Botschaft des Vatikans ist seit gestern von US-Soldaten umstellt. Außer Noriega haben dort auch andere Mitglieder seines Regimes um politisches Asyl nachgesucht. In Rumänien ist eine neue Staatsführung im Amt. Wenige Stunden nach der Hinrichtung des gestürzten Diktators Ceausescu und seiner Frau Elena ernannte die Front zur nationalen Rettung Ion Iliescu zum neuen Staatspräsidenten. Iliescu war bis 1971 ZK-Sekretär der KP, dann aber von Ceausescu seines Postens enthoben worden. Neuer Ministerpräsident wurde Petre Roman. Die neue Führung soll bis zu freien Wahlen im April amtieren. Zahlreiche Staaten haben sie inzwischen anerkannt, darunter die USA, die Sowjetunion, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Das rumänische Fernsehen zeigte in der Nacht erste Bilder des ehemaligen Diktators Ceausescu nach seiner Verhaftung. Ceausescu, der blass und müde wirkte, wurde vor der Gerichtsverhandlung einem Arzt vorgeführt, der ihn als gesund bezeichnete. Anschließend Nicolae Ceausescu mit seiner Frau Elena im Gerichtssaal. Das Militärgericht befand beide unter anderem des Massenmordes an 60.000 Rumänen für schuldig und verurteilte sie zum Tode. Das Urteil wurde sofort vollstreckt. Das rumänische Fernsehen hat die Hinrichtung dokumentiert. Vor dieser Mauer wurden das ehemalige Staatsoberhaupt und seine Frau erschossen. Unterdessen hat sich die Lage in der rumänischen Hauptstadt Bukarest offenbar weiter stabilisiert. Der Platz der Republik wird nach wie vor vom Militär bewacht. Rund um das Stadtzentrum sind viele Gebäude völlig verwüstet. In den Straßen feiern die Bürger den Sieg des Volkes, aber viele gedenken auch der Opfer. Verschiedene Staaten haben die Hinrichtung Ceausescus und seiner Frau inzwischen kritisiert. Aus Washington und Paris hieß es, es wäre besser gewesen, dem Diktator öffentlich den Prozess zu machen. Ähnliche Stimmen kamen auch aus Regierungskreisen in Israel und den Niederlanden. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat den Bruch der litauischen Kommunisten mit der Zentralen Kommunistischen Partei der Sowjetunion und die Gründung einer unabhängigen Partei für ungültig erklärt. Die Einheit der KPDSU müsse gewahrt bleiben, weil sonst dem Land die Spaltung drohe, sagte der Kremlführer laut Radio Moskau. Das Zentralkomitee der Kommunisten berät seit gestern in einer Sondersitzung über die Lage nach dem litauischen Alleingang. Bei Temperaturen um 0 Grad und strahlendem Sonnenschein nutzen Tausende von West-Berlinern den zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Besuch im Ostteil der Stadt. Ein Hauptanziehungspunkt, die neue Wache. Aber auch aus anderen Teilen der Bundesrepublik zog es die Bürger nach Abschaffung von Visumpflicht und Zwangsumtausch nach Berlin. Das rumänische Fernsehen hat am Mittag erstmals Bilder des hingerichteten Diktators Ceausescu und seiner Frau Elena gezeigt. In dem etwa 20 Sekunden langen Film waren die beiden Erschossenen vor einer Mauer liegend zu sehen. Ein Geheimgericht hatte den gestürzten Staats- und Parteichef und seine Frau gestern wegen Massenmordes und anderer schwerer Vergehen zum Tode verurteilt. Kritik am Ausschluss der Öffentlichkeit kam aus den USA, Frankreich, den Niederlanden und Israel. Zu Ceausescus Hinrichtung meinte heute der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums Perfiljew, vorschnelle Urteile müssten vermieden werden. Das Wesentliche sei der Wille der neuen rumänischen Führung, das Volk von der Diktatur zu befreien. Dabei könne sie mit der Unterstützung Moskaus rechnen. Die Front zur nationalen Rettung berief den 59-jährigen Ion Iliescu zum neuen Staatspräsidenten. Er war 1971 von Ceausescu seines Amtes als ZK-Sekretär enthoben worden. Neuer Regierungschef ist Petre Roman. Die Lage in Rumänien beginnt sich offenbar allmählich zu normalisieren. Lediglich aus Klausenburg und dem Grenzgebiet zu Ungarn wurden noch Scharmützel zwischen der Armee und Angehörigen von Ceausescus Geheimpolizei gemeldet. Unterdessen liefen internationale Hilfsaktionen für Rumänien an. Dann meldeten es die Nachrichten, heute lieferte das rumänische Fernsehen die Bilder. Die rumänischen Diktatoren Nicola und Elena Ceausescu waren in einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt worden. Die Anklage sprach von Massenmord an mehr als 60.000 Menschen. Das Ehepaar wurde unmittelbar nach dem Urteil erschossen. 12 Stunden nach der Hinrichtung trat in Bukarest eine neue Staatsführung an. Hören Sie Johannes Krotzki. Mit der Ausrufung einer Übergangsregierung ist in Rumänien nach dem Tod des Diktators Ceausescu der entscheidende Schritt zur Festigung der konstitutionellen Macht getan worden. Als neuer Staatschef fungiert der frühere ZK-Sekretär Ion Iliescu, 59 Jahre alt, der ab 1971 allmählich alle seine politischen Ämter verlor. Er gilt als Anhänger Gorbatschows und wurde vor 4 Jahren zum Direktor eines technischen Verlages degradiert. Als Premierminister der neuen Führungsmannschaft, die auch als eine Regierung der Dichter und Denker bezeichnet wird, amtiert der 43-jährige Petre Roman, der einen Teil seiner wissenschaftlichen Ausbildung in Frankreich absolvierte und in Bukarest Professor für Wasserbauwesen war. Daneben gehören prominente Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler der 37-köpfigen Regierung an. Mit den Bildern des toten Diktators hatte das rumänische Fernsehen zuvor die Hinrichtung von Ceausescu und seiner Frau Elena dokumentiert. Aus den Aufnahmen geht allerdings nicht hervor, wo genau die Exekution stattfand. Die Zuschauer sahen lediglich eine betonierte Fläche, umgeben von etwas Rasen, dahinter eine graue Steinwand, vor der das Ehepaar offensichtlich erschossen wurde. Die Frau des Diktators wurde dabei nicht als Leiche gezeigt. Derweil hat das rumänische Fernsehen auch Bilder verbreitet, die bei der Festnahme von Ceausescus Tochter Zoa aufgenommen wurden. Als Beweis für das üppige Leben der Ceausescu-Tochter wurden Teile ihrer Schmucksammlung gezeigt. Die Tochter selbst hatte sich nicht politisch engagiert. Zahlreiche Staaten, darunter die Bundesrepublik und die DDR, haben die neue Führung in Rumänien anerkannt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit stellte eine Nahrungsmittelsoforthilfe im Wert von 2 Millionen Mark zur Verfügung. Eine knappe Woche dauerte die Revolution in Rumänien. Zwar wurde auch heute noch vereinzelt geschossen, das Militär scheint sich aber im Schulterschluss mit der Bevölkerung gegen die gefürchtete Geheimpolizei durchgesetzt zu haben. Ausgangspunkt des Befreiungskampfes der Rumänen war die Stadt Temeswar, unweit der Grenze zu Ungarn und Jugoslawien. Unser Korrespondent Georg von Hübbenet hat die Stadt über die Weihnachtstage besucht. Hören Sie seinen Bericht. Der Prozess gegen Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena sollte ursprünglich in einer anderen Form stattfinden, als dies gestern geschehen ist. Aber die Front der nationalen Rettung musste etwas unternehmen, um der rumänischen Bevölkerung die Angst vor einer eventuellen Wiederkehr des verhassten Regimes zu nehmen, um die rumänische Bevölkerung daran zu hindern, gleichgültig gegenüber dem noch nicht beendeten Blutvergießen zu werden. Denn eine Woche nach dem Ausbruch der Kämpfe sind die Bewohner von Bukarest und vor allem von Temeswar noch nicht sicher, ob sie den nächsten Tag überleben werden. Daran ist nicht nur der hartnäckige und bisher noch nicht gebrochene Widerstand der verhassten und berüchtigten Securitate-Einheiten von Ceausescu schuld, sondern auch die Ungewissheit darüber, ob es der Armee gelingen wird, den Kampf gegen diese Elite-Einheiten unter veränderten Umständen mit Erfolg weiterzuführen. Der von der Armee herbeigeführte Sturz von Ceausescu hat nämlich inzwischen klare Fronten der Auseinandersetzung verloren und ist inzwischen zu einem regelrechten Guerillakampf entartet, bei dem die Securitate-Einheiten noch im Vorteil sind. Wir erlebten diesen Szenenwechsel gestern und heute früh in Temeswar besonders einprägsam. Die Securitate-Einheiten verteidigen sich mit schier unendlichen Salven aus ihren Maschinenpistolen, weil sie noch über große Munitionsvorräte, zumindest in Temeswar, verfügen. Die Armee versucht dagegen mehr oder minder mit Einzelschüssen die Securitate-Banden auszuhebeln, weil sie nicht allzu viel Munition hat. Der militärische Kommandant der Zivilen Demokratischen Front von Temeswar, Andrei Sopra, erklärte gestern Nachmittag gegenüber dem Deutschlandfunk, dass es deshalb in diesem Teil Rumäniens Probleme gebe. Die Bevölkerung beginne nervös zu werden, weil die Scharfschüssen der Securitate-Einheiten neuerdings auch in jenen Teilen von Temeswar auftauchen, die zuvor von der Armee gesäubert wurden. Kommandant Sopra sagte uns dann, dass vor Ablauf einer Woche mit einer Erklärung der Situation nicht zu rechnen sei, deshalb komme der Normalisierungsprozess nur schwer in Gang. Die Straßenbahnen und Busse fahren zwar wieder, doch weitgehend leer. Die Bevölkerung von Temeswar ziehe es vor, sich im Schatten der Häuser zu bewegen. Die bekanntgegebene Hinrichtung von Ceausescu und seiner Ehefrau Elena hat in dieser Situation ihre psychologische Wirkung nicht verfehlt. Als wir vorgestern mit dem Wagen nach Temeswar fuhren, fragte uns auf dem Lande und in Temeswar selbst die zivilen Garden immer wieder bange, wo stecke Ceausescu, werde der Bandit wiederkommen. Heute auf dem Rückweg von Temeswar nach Belgrad war ihre Stimmung wesentlich besser. Sie begrüßten uns mit den Worten, sie seien tot, der Bandit und seine Ehefrau Elena seien kaputt. Dabei speisten sie zuversichtlich ihre Zeige und Mittelfinger zu einem Siegeszeichen. Soweit Georg von Hübenet. Am Telefon begrüße ich jetzt Erwin Wickert, Botschafter AD, 1971 bis 1976 auf Posten in Bukarest. Herr Wickert, was war das für ein Mann, dem nun der Massenmord an mehr als 60.000 Menschen vorgeworfen wird? Also ich möchte eigentlich gerne auch irgendetwas Freundliches über ihn sagen und über seine Frau, aber es fällt mir außerordentlich schwer. Ich habe immer versucht, ihn zu verstehen, aber es war mir nicht gelungen. Er war ein kleiner, drahtiger Mann, immer mürrisch oder fast immer mürrisch, nie herzhaft lachend, allenfalls ein saures Lächeln. Er konnte aber auch, das habe ich gelegentlich gesehen, wenn ich mit ihm zum Beispiel bei Jagdessen war, geistesgegenwärtig aus schiefem Mund boshafte Antworten geben. Und er akzeptiert das auch, wenn man ihm ebenso hart antwortete, was ich als Ausländer natürlich tun konnte. Ein Untertan hätte so etwas nie wagen dürfen. Gab es da, Herr Wickert, auch irgendwelche Äußerungen Ceausescus über die Bevölkerung? Wie sah er sein Volk? Gab es da Zuneigung oder war es mehr, wie es jetzt den Anschein hat, zynische Verachtung, die da aus diesem Mann sprach? Verachtung, zynische Verachtung. Er hielt überhaupt nichts von den Menschen. Er glaubte, er konnte die Menschen umherschieben und er konnte sie verkaufen an uns und das Geld, was er in seine eigene Tasche gesteckt. Er lastete über dem Volk wie also ein Tintenfisch, wie ein Krake. Und ich könnte mir denken, dass heute das ganze Volk aufatmet, dass er nun nicht mehr da ist und dass sie eine Freiheit, die unbeschreiblich ist, fühlen. Denn immer war er gegenwärtig, nicht persönlich, aber durch seine Securitate. Hingerichtet, Herr Wickert, wurde ja auch die Ehefrau Elena. Welche Rolle hat sie gespielt? Es begann langsamer. Sie erst in den 70er Jahren hat sie eine größere Rolle gespielt, bis sie heute zu seinem Stellvertreter, seiner Stellvertreterin ernannt worden war. Und ich glaube, dass sie sogar die größere Hetzerin war, da wo er Angst hat. Denn ich glaube, im Grunde war er trotz seines politischen Mutes, den er gegenüber der Sowjetunion führte, ein feiger Mensch. Also einmal zum Beispiel bei einer Parteiversammlung ist ein Gegner aufgetreten, zwar ganz ungewöhnlich, und hat ihn angegriffen, worauf er sofort nervös wurde. Da hat sie ihn gleich zur Ordnung gerufen und hat dafür gesorgt, dass er auch nochmal scharf antwortete. Letzte Frage, Herr Wickert. Der Fall und jetzt die Hinrichtung, das kam ja alles sehr schnell innerhalb einer knappen Woche, dass sich die Dinge so rasch entwickeln würden, hätten Sie es gedacht? Überrascht es Sie? Ich hätte auch nicht gedacht, dass das rumänische Volk, das eigentlich dazu nicht erzogen ist, eine solche harte, opfervolle Rolle gespielt hat. Das ist außerordentlich unerwartet geschehen und man muss große Achtung vor dem rumänischen Volk haben, dass sie sich so eingesetzt haben für die Freiheit und den Kampf gegen Ceausescu. Ich denke, diese Achtung wird in der freien Welt geteilt, soweit Erwin Wickert, Botschafter AD, heute Nachmittag im Deutschlandfunk. Wir kommen zum weihnachtlichen Wiedersehensfest in Deutschland. In der Nacht zum Heiligen Abend waren Visumpflicht und Mindestumtausch weggefallen. Eine kleine Zählkarte ist nun die einzige bürokratische Pflicht, der sich Westdeutsche und Westberliner unterziehen müssen, wenn sie in die DDR wollen. Die Bewohner der DDR genießen ihre neue Reisefreiheit ja schon seit dem 9. November, über die Feiertage aber sicherlich noch einmal mit besonders vollem Herzen. Aus Berlin, Wolfgang Hauptmann. Zwei dunkle Bänder ziehen sich seit dem frühen Vormittag durch die helle Raureiffläche des Pariser Platzes vor dem Brandenburger Tor. Es sind die Spuren der Berliner, die auch heute vorzugsweise hier ein- und ausreisen, um den jeweils anderen Teil der Stadt zu genießen. Die Ostberliner sind in der Überzahl, obwohl der zweite Weihnachtstag in der DDR nicht zu den Feiertagen gehört. Aber dieser Staat hat die Loyalität seiner Bürger verspielt. Und deshalb denkt kaum jemand an einst so wichtige Dinge wie Produktionsausfall oder Jahresendprämie. Die Familie hat Vorrang. Und so ziehen die Eltern mit den Kindern, nicht selten auch mit Opa oder Oma, zum Brandenburger Tor. Ein Foto wird gemacht fürs Familienalbum, dann geht's rüber in den Westen mit Sonntagsgefühlen an einem Werktag. Für ein paar Stunden bleibt die Welt zurück, in der noch immer der Mangel regiert. Denn der Sturz der Honecker-Clique hat zwar die Mauer überflüssig gemacht und den Hoffnungsschimmer von 1990 verstärkt, nicht aber mehr Waren in die Regale gebracht. In den Kleinanzeigen der Zeitungen werden weiterhin 10.000 Mark für einen 20 Jahre alten VW-Käfer verlangt. Für einen Opel Rekord des Baujahres 1982 erwartet der Verkäufer gleich 40.000 Mark. Das sind für einen Facharbeiter 3 Jahreslöhne. Weil keiner glaubt, diesen Zustand aus eigener Kraft verändern zu können, demonstrierten gestern in Karl-Marx-Stadt, dem ehemaligen Chemnitz, rund 700 Bürger für anhaltenden Druck auf die eigene Regierung, um so bald wie möglich die soziale Marktwirtschaft einzuführen. Die von der hiesigen Sozialdemokratischen Partei organisierte Kundgebung distanzierte sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ADN von den Extremen auf der Linken wie auf der Rechten. Ein Appell ging davon aus, dass die Wirtschaft nur mit westlicher Hilfe stabilisiert werden könne und eine Konföderation DDR-Bundesrepublik sei gleichzeitig ein Pilotprojekt für das künftige Europa. Die Demonstranten erklärten sich gleichzeitig solidarisch mit dem rumänischen Volk. Das Gefühl der Verbundenheit mit den Leidenden hat überall in der DDR zu Spenden geführt, von denen die ersten mit Sonderflugzeugen und Lastwagen unterwegs nach Bukarest oder schon dort eingetroffen sind. Tiefer ist die Verbundenheit freilich mit den Deutschen jenseits der Grenze. Die Ostberliner Führung tut ihr Bestes, um die Souveränität der DDR zu stärken und kann unter der Jugend und unter Intellektuellen auf Rückhalt rechnen. Aber eine Mehrheit ist es offenbar nicht. Und mit Blick auf die Wahlen am 6. Mai nächsten Jahres machen sich Kommentatoren und Professoren in diesen Tagen erneut Gedanken über die deutsche Einheit. Wenn schon Einheit, dann müsse sie neu sein, ohne Rückgriff auf verbrauchte Formen der Vergangenheit und in einer radikalen sozialen Demokratie münden, die nach innen wie nach außen den Frieden garantiere. Mehr als eine halbe Million Menschen nutzten in Berlin die offene Grenze in beiden Richtungen. Starker Verkehr herrschte natürlich auch an den Übergangsstellen zwischen Westdeutschland und der DDR. Und überall wurden die Gäste herzlich begrüßt. Wir haben ein Beispiel aus vielen ausgewählt. Die deutsche Weihnacht in Rostock hat Jürgen Hingst beobachtet. Rostock am zweiten Weihnachtstag des Jahres 89. Rostock ganz im Zeichen des deutsch-deutschen Besucherverkehrs. Am frühen Morgen hatte es begonnen, genau wie am Vortag. Zahlreiche Bundesbürger haben den Grenzübergang vor allen Dingen bei Schlutup, aber auch bei Lauenburg passiert, um hier in Mecklenburg ein Wiedersehen zu feiern mit Freunden, mit Landsleuten und mit Menschen, die man erst ganz kurz vorher bei der Öffnung der Grenzen zur Bundesrepublik Deutschland kennengelernt hatte. Allerdings, Rostock liegt dann noch ein bisschen weiter entfernt von der Grenze. Hier begann der bundesdeutsche Besucherstrom erst am späten Vormittag. Und am späten Nachmittag war es dann so richtig voll in der Kröpeliner Straße, der Fußgängerzone der Hansestadt Rostock, wie die Rostocker ihre Stadt jetzt nennen. Vor allem Bremer waren es, die hergekommen sind, denn zwischen der Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Bremen und Rostock gibt es schon eine Partnerschaftsvereinbarung, sodass viele Bremer spontan die Gelegenheit genutzt haben, ohne Visum und ohne Mindestumtausch einmal in ihre Partnerstadt in der DDR zu fahren. Viele Rostocker haben auch Zimmer bereitgestellt, Übernachtungsmöglichkeiten, damit die Bundesbürger, wenn sie ein bisschen länger hier bleiben möchten, auch ihr müdes Haupt betten können. Sie waren ein bisschen enttäuscht, dass nicht alle diese Einladungen angenommen haben, aber man muss ja auch erst einmal Erfahrungen sammeln im deutsch-deutschen Grenzverkehr, in dem neuen grenzenlosen Grenzverkehr. Die Versorgungssituation in der Stadt ist ein bisschen schwierig. Es gibt nicht genügend Restaurants und es gibt vor allen Dingen nicht genügend offizielle Beherbergungsmöglichkeiten. Es gibt ein großes Hotel, das ist nahezu ausgebucht. Und so hatten sich vor allen Dingen die Schleswig-Holsteiner eins ausgedacht, nämlich sie waren mit Wohnmobilen und mit Caravans hier rübergefahren. Die haben sie irgendwo geparkt in der Innenstadt und in der Nacht sah es dann so aus wie auf einem Campingplatz im Sommer in der Langen Straße in Rostock. Dort waren eine Reihe von Wohnmobilen aufgestellt, in denen die Bundesbürger schlafen konnten. Man hat den Eindruck, dass es vor allen Dingen von der schleswig-holsteinischen Seite aus die Lübecker sind, die die Gelegenheit nutzen, einmal dorthin zu fahren, wo seit mehr als 5 Wochen die Trabis und die Wartburgs herkommen, um in ihrer Stadt ein bisschen herumzufahren. Nun haben sie mal einen Gegenbesuch gemacht und sich angeschaut, wie es denn drüben in Mecklenburg aussieht. Vor allen Dingen für Lübeck wird sich einiges ändern. Lübeck hat sein Hinterland wiedergewonnen und Lübeck hat die Möglichkeit, jetzt hier auch wirtschaftlich tätig zu werden. Das Gleiche gilt vor allen Dingen auch für die mecklenburgische Ostseeküste. Und da gibt es auch ein bisschen Bedenken von Seiten der Mecklenburger, von Seiten der Rostocker, dass vielleicht im Sommer dann doch die Sachsen und die Thüringer, die hier Urlaub machen und bisher ja die einzige Möglichkeit hatten, um ein bisschen frische Luft zu tanken, Konkurrenz bekommen werden von den Bundesdeutschen, die ebenfalls sich hier angekündigt haben, um in den herrlichen Naturlandschaften auf dem Darß im Fischland, auf Rügen oder hier in Rostock-Warnemünde Urlaub zu machen. Also bei aller Freude über die Möglichkeit, sich gegenseitig zu besuchen, auch ein paar Wermutstropfen und ein bisschen Ungewissheit für die Zukunft. Der Mann, ohne den die atemberaubenden Ereignisse in Osteuropa wohl kaum möglich gewesen wären, hat große Sorgen. Nach der Abspaltung der Kommunisten Litauens von der Führung in Moskau muss Gorbatschow nun um die Einheit der ja noch immer führenden Kraft im Staat der Kommunistischen Partei eben fürchten. Grund genug für eine Sondersitzung des Zentralkomitees aus Moskau, Hermann Krause. Ohne eine konkrete Entscheidung ging heute das zweitägige Krisenplenum des Zentralkomitees der KPdSU zu Ende. Einziger Tagesordnungspunkt: der Abspaltungsversuch der Kommunistischen Partei Litauens. Nur eines wurde beschlossen: Generalsekretär Gorbatschow und eine Reihe von ZK-Sekretären werden in absehbarer Zeit nach Litauen reisen, um dort selbst das Gespräch mit der Kommunistischen Partei Litauens zu suchen. Auf einer Pressekonferenz in Moskau zog das Politbüro-Mitglied Vadim Medvedev nach Beendigung des Plenums eine erste Bilanz. Es habe eine sehr offene und heftige Diskussion gegeben, wobei sich alle Redner darin einig waren, das Grundsatzreferat von Generalsekretär Gorbatschow zu unterstützen, sagte Medvedev. Dieser hatte gestern in einer Rede, die heute in den Zeitungen veröffentlicht wurde, erklärt, es gehe nicht nur um die Einheit der KPdSU, sondern um das Schicksal der Perestroika. Die Beschlüsse des 20. Parteitages der KP Litauens bezeichnete Gorbatschow als gesetzeswidrig, weil der Parteitag nur ein Mandat für die Perestroika und nicht für die Spaltung der Partei erhalten habe. Jedes Mitglied habe für sich ein Recht zu entscheiden, welcher Partei es angehöre. Kein Forum könne einen Genossen aus einer Partei in eine andere versetzen. Damit sprach Gorbatschow die interne Spaltung auch innerhalb der KP Litauens an. Nach dem besagten 20. Parteitag in Vilnius hatte sich nämlich ein konservativer Flügel von der Unabhängigkeitserklärung distanziert und ebenfalls eine eigene Partei gegründet, die allerdings unter dem Dach der KPdSU verbleiben will. Dass die Parteiführung in Moskau einen Zerfall der Sowjetunion nicht zulassen werde, machte das Staatsoberhaupt in seiner Rede, die mehrfach im Radio verlesen wurde, ebenfalls klar und schlug vor, die Organisationen, die separatistische Aktivitäten betreiben und nationalen Terror schüren, zur Verantwortung zu ziehen. Über die Absichten und Fähigkeiten der Zentrale dürfe man sich keine Illusionen machen. In seiner Rede versuchte der Generalsekretär, die Loslösung von der KPdSU als unrechtsmäßig darzustellen. Da kein Teil der KPdSU berechtigt sei, die Frage seiner Selbstständigkeit und des eigenen Status selbst zu entscheiden, ohne die Gesamtposition der Partei zu berücksichtigen, bleibt nach Gorbatschows Worten die KP Litauens weiterhin im Bestand der KPdSU. Auch in den Diskussionen im Zentralkomitee hat sich, so Medvedev auf der Pressekonferenz, eine Meinung herauskristallisiert, dass die KP Litauens ihre Kompetenzen überschritten habe. Einige Redner hätten eine Bestrafung der Parteiführung verlangt, andere hätten sich für eine ausgewogene Lösung ausgesprochen. Eines schloss Medvedev auf Nachfrage eines Journalisten kategorisch aus: bei der Lösung dieses Problems werde es keine Gewaltanwendung geben, allein mit politischen Mitteln müsse der Konflikt ausgetragen werden. Wie aus der litauischen Hauptstadt Vilnius zu erfahren war, haben sich dort mehrere 10.000 Bürger heute zu einer Demonstration versammelt, um die Parteiführung zu unterstützen. Parteichef Brazauskas selbst hatte am Nachmittag die Entscheidung des Plenums als richtig bezeichnet. Am Telefon in Washington ist jetzt unser Korrespondent Joachim Lenz. Herr Lenz, wir müssen über Panama sprechen und darüber, dass die Amerikaner, die es ja versäumten, des ehemaligen Diktators Noriega bei ihrem militärischen Eingreifen vor einer knappen Woche habhaft zu werden, dass sie nun wenigstens wissen, wo der Mann sich aufhält, der auf der Washingtoner Fahndungsliste ganz weit oben steht. Ja, man weiß, wo er ist und amerikanische Soldaten und Panzerfahrzeuge halten die päpstliche Nunziatur in Panama stadtumstellt. Dort hatte Noriega am Heiligabend, am frühen hellen Nachmittag, Zuflucht gesucht und gefunden. Er war in einem Privatwagen vorgefahren und, wie Augenzeugen sagten, war offenbar bester Gesundheit. Ärgerlich für Washington war, dass man ihn nicht selbst gefunden hatte und dass diese Zuflucht, die Noriega am hellen Tag fand, nur einen Kilometer von der amerikanischen Botschaft in Panama war. Jetzt ist also Noriega in diesem Gebäude, es ist umstellt, wer das Gebäude verlässt, wird festgenommen, beschreibt der amerikanische Militärbefehlshaber seine Instruktionen und amerikanische Diplomaten üben derweil ganz scharfen diplomatischen Druck auf den Vatikan aus, der soll Noriega kein Asyl gewähren, ihm auch die einstweilige Zuflucht verweigern, denn Noriega sei nicht politischer Flüchtling, sondern ein Krimineller. Und der Vatikan müsse die ungeheure Verantwortung erkennen, die er auf sich lade, wenn er Noriega entweder schütze oder ihm gestatte, in ein anderes Land zu kommen. Der Vatikan versucht, das State Department zu erläutern, brauche ja noch nicht einmal so weit zu gehen, Noriega förmlich zu überstellen. Es reiche ja schon, wenn der päpstliche Nunzius seinen Gast zur Tür geleite und nach draußen schiebe. Das Weitere würde dann Washington bzw. die amerikanischen Soldaten vor der Tür übernehmen. Hat Herr Lenz denn Noriega noch Anhänger im Land oder ist der von den Amerikanern unterstützte Präsident Endara mittlerweile fest im Sattel? Also beides muss man verneinen, Herr Groth. Noriega hat vermutlich nicht mehr zahlreiche Anhänger im Land. Das Militär, die panamesische Armee ist zerschlagen. Ein großer Teil, mehr als ein Viertel, ist in amerikanischer Gefangenschaft. Andere haben ihre Uniform ausgezogen. Andere sind vielleicht untergetaucht, aber nachdem Noriega sich überstellt hat, wenn auch bislang nur der päpstlichen Nunziatur, lässt im ganzen Land weit, Land auf Land ab, der Widerstand nach, auch die Plünderungen lassen nach. Auf der anderen Seite hat Endara, der von den USA eingesetzte neue Präsident, der Mann, der ja im Mai die Wahl in Panama mit größter Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte, hätte nicht Noriega angesichts dessen die Auszählung einfach verhindert, hat Endara das Land noch nicht im Griff. Einfach auch deshalb nicht, weil ja traditionell in Panama das Militär zugleich auch die Polizei Befugnisse ausübt. Das Militär ist zerschlagen, es gibt also keine eigene Polizei im Land. Und andererseits kann man verstehen, dass Endara noch nicht sehr geneigt ist, die alten Noriega-Soldaten neue Uniformen wieder anziehen zu lassen. Da will er sich doch noch etwas absichern. Aus diesem Grund auch, Herr Groth, schätzt man, dass Amerika seine derzeit über 26.000 Soldaten in Panama noch eine ganze Weile belassen wird, eben um der neuen Regierung eine Chance zu geben, sich zu stabilisieren im Land. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Rumänien hat eine neue Führung. Wenige Stunden nach der Hinrichtung des Diktators Ceausescu und seiner Frau Elena ernannte die Front zur nationalen Rettung Ion Iliescu zum neuen Staatsoberhaupt. Iliescu war bis 1971 ZK-Sekretär der Kommunistischen Partei, wurde dann aber von Ceausescu wegen kleinbürgerlicher Abweichungen seines Postens enthoben. Neuer Ministerpräsident wurde der Wissenschaftler Petre Roman. Iliescu und Roman sollen bis zu freien Wahlen im Amt bleiben. Sie sind für April vorgesehen. Die Kämpfe zwischen den regulären Truppen und immer noch Widerstand leistenden Angehörigen von Ceausescus Geheimpolizei flauten im Laufe des Tages ab. Hier nun Bilder des rumänischen Fernsehens. Erste Bilder des ehemaligen Diktators Ceausescu nach seiner Verhaftung. Ceausescu, der blass und müde wirkte, wurde vor der Gerichtsverhandlung von einem Arzt untersucht, der ihn als gesund bezeichnete. Anschließend Nicolae Ceausescu mit seiner Frau Jelena im Gerichtssaal. Das vom Militär eingesetzte Schnellgericht befand beide unter anderem des Massenmordes an 60.000 Rumänen für schuldig und verurteilte sie zum Tode. Das Urteil wurde an noch unbekanntem Ort sofort vollstreckt. Das rumänische Fernsehen hat die Hinrichtung dokumentiert. Vor dieser Mauer wurden das ehemalige Staatsoberhaupt und seine Frau erschossen. Der neue rumänische Regierungschef Roman rechtfertigte inzwischen die Vollstreckung der Todesurteile. Die schnellen Exekutionen seien nötig gewesen, weil man die Befreiung der Gefangenen durch Ceausescu treue Geheimpolizisten gefürchtet habe, sagte er im französischen Fernsehen. Das neue rumänische Staatsoberhaupt Ion Iliescu nutzte eine Pressekonferenz zu einer Generalabrechnung mit dem Ceausescu-Regime. Die alte Regierung habe die Krise vollkommen ignoriert. Misswirtschaft und Unterdrückung hätten das Land an den Rand des Ruins gebracht. Die Zukunft werde nicht leicht, sagte Iliescu. Der Wiederaufbau werde durch reaktionäre Kräfte erschwert. Am Morgen war es dem Militär gelungen, auch die Tochter des ehemaligen Diktators, Sioa Ceausescu, zu verhaften. Sie befand sich mit ihrem wertvollsten Schmuck und weiteren Kunstgegenständen auf der Flucht. Unterdessen hat sich die Lage in der rumänischen Hauptstadt Bukarest offenbar weiter stabilisiert. Am Platz der Republik demonstriert das Militär Stärke. Dennoch flammen gelegentlich kurze Gefechte auf. In einigen Gebäuden haben sich noch Mitglieder des Geheimdienstes Securitate verschanzt und schießen wild um sich. Überall in der Stadt organisieren Bürger Straßensperren. Sie kontrollieren Passanten und Pkw, suchen nach Waffen und Terroristen. Im Zentrum von Bukarest Bilder der Verwüstung. In den Straßen herrscht Freude über den Sieg des Volkes. Aber viele gedenken auch der Opfer. Zur aktuellen Situation in Bukarest unser Korrespondent Oswald Toppel. Von der militärischen Lage her gesehen hat sich die Situation heute hier im Zentrum von Bukarest entspannt. Aber es finden inzwischen andere und nicht weniger heftige und wichtige Auseinandersetzungen statt. Es geht darum, wie stark soll der Sozialismus, es geht darum, wie stark soll der Kommunismus, es geht darum, wie stark soll das Gedankengut der alten Partei hinübergerettet werden oder hinüberkommen in die neue Zeit. Das Militär hat heute hier im ehemaligen Gebäude des Zentralkomitees ununterbrochen konferiert. In diesem Gebäude hat sich auch eine demokratische Partei von Rumänien gebildet, aber man hat diese Partei isoliert. Das Fernsehen, das rumänische Fernsehen, berichtet nicht über diese Gründung und die Journalisten werden unter recht fadenscheinigen Vorwänden Sicherheit am Betreten des Gründungszimmers gehindert. Die Hinrichtung Ceausescus und seiner Frau nach einem Geheimprozess ist im Ausland zum Teil kritisiert worden. In Washington und in Paris hieß es, es wäre besser gewesen, man hätte dem Diktator öffentlich den Prozess gemacht. Das britische Außenministerium erklärte, in Rumänien habe eine Bürgerkriegssituation bestanden, in der die für gewöhnlich akzeptierten Normen der Legalität kaum vorhanden gewesen seien. Moskau sprach von inneren Angelegenheiten Rumäniens. In der Bundesrepublik Deutschland zeigten Vertreter der Unionsparteien, aber auch der SPD, überwiegend Verständnis für die Entscheidung der neuen Führung in Bukarest. Den künftigen Kurs der neuen rumänischen Führung wollen Ergebnis. Vor Journalisten erklärte das Politbüromitglied Medvedev, der Beschluss von Vilna in der vergangenen Woche verstoße gegen das Parteistatut. Die Litauer hätten nicht das Recht gehabt, ihre Partei von Moskau zu lösen. Das könne nur jedes einzelne Parteimitglied für sich selbst entscheiden. In der nächsten Zukunft, so will es das Zentralkomitee, soll Generalsekretär Gorbatschow mit anderen Parteiführern nach Litauen reisen und dort mit den Kommunisten diskutieren. Erst danach will das Zentralkomitee endgültig ein Urteil fällen. Medvedev nannte den Schritt der Litauer in die Unabhängigkeit einen Schlag gegen die Perestroika und gegen die Einheit der Partei. Damit würden Separatismus und Nationalismus gefördert. Zu einem Ausschluss der litauischen Parteiführer ist es bisher nicht gekommen, obwohl, so Medvedev, einige ZK-Mitglieder das zur Strafe gefordert hätten. Es sei schon heftig hin und her gegangen, berichtete Parteichef Brazauskas aus Litauen, durchaus gut gelaunt, aber Drohungen gegen ihn habe es im Kreml nicht gegeben. Die grundsätzliche Entscheidung sei aufgeschoben, es gebe noch Kompromissmöglichkeiten. Die Moskauer Parteiführung hat den selbstbewussten Abschied der Litauer nicht hingenommen, das Problem aber auch nicht gelöst. Es soll weiter diskutiert werden. Die Chefs aus dem Kreml werden zur Überzeugungsarbeit an die Basis geschickt, ins unruhige Baltikum, aber ohne viel Aussicht auf Erfolg. Und in Vilna gibt es auch weiterhin zwei Gruppen, die sich kommunistische Parteien nennen. Die Unabhängigen und die Moskau-Treuen. Hunderttausende aus Ost und West haben den zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Besuch im jeweils anderen Teil Deutschlands genutzt. An den Grenzübergängen in die DDR und nach Ost-Berlin gab es den bisher stärksten Andrang seit der Abschaffung von Visumspflicht und Zwangsumtausch. In Rumänien hat die neue Führung damit begonnen, die Politik des hingerichteten Diktators Ceausescu zu tilgen. Mehrere umstrittene Gesetze wurden aufgehoben, darunter das Gesetz über die sogenannte Systematisierung der rumänischen Dörfer. Ceausescu wollte mit diesem Gesetz rund 7000 Dörfer dem Erdboden gleichmachen. Auch das Abtreibungsgesetz ist von der neuen rumänischen Führung aufgehoben worden. Ceausescu hatte damit die Frauen zwingen wollen, möglichst viele Kinder zur Welt zu bringen. Schließlich wurde die berüchtigte Geheimpolizei Securitate zwar nicht abgeschafft, aber aus der Zuständigkeit des Innenministeriums herausgenommen und dem Verteidigungsministerium unterstellt. Der Rat der Nationalen Rettungsfront in Bukarest hat außerdem bekräftigt, dass es spätestens im April in Rumänien freie Wahlen geben soll. Sofia. Auch in Bulgarien kommt der Dialog zwischen den noch herrschenden Kommunisten und der Opposition in Gang. Die Kommunistische Partei hat für Anfang Januar zu Gesprächen am runden Tisch über die Reform des politischen und wirtschaftlichen Systems eingeladen. In Bulgarien haben sich seit der Ablösung von Staatsparteichef Schiffkow im November mehrere unabhängige politische Gruppen und eine freie Gewerkschaft gebildet. Mitte Januar wollen die Kommunisten formell auf das verfassungsrechtliche Machtmonopol ihrer Partei verzichten. Bonn. Eine Maschine der Bundesluftwaffe hat 82 deutsche und französische Staatsbürger aus Panama evakuiert. Das Transportflugzeug war am Heiligen Abend eigens zu diesem Zweck nach Mittelamerika gestartet. Die Evakuierten wurden nach San José, der Hauptstadt von Costa Rica, gebracht. Unterdessen hat Kuba eine Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates verlangt. Zur Begründung hieß es, US-Soldaten hätten die kubanische Botschaft in Panama stattumstellt. Dies wurde in Washington dementiert. Allerdings wurde zugegeben, dass amerikanische Soldaten in der Nähe der kubanischen Botschaft stationiert seien, aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Hintergrund dieser Aktion ist offenbar die Bereitschaft Kubas, dem gestürzten Militärmachthaber Panamas Noriega Asyl zu gewähren. Zurzeit befindet sich Noriega in der Vertretung des Vatikans in Panama-Stadt. Die diplomatischen Bemühungen der USA um seine Auslieferung blieben bisher erfolglos. In Rumänien hat der Rat der Nationalen Rettungsfront heute eine Interimsregierung gebildet. Zum Staatspräsidenten wurde der 1971 von Ceausescu abgesetzte ZK-Sekretär Iliescu berufen. Regierungschef wurde Petre Roman. Er kündigte freie Wahlen bis April nächsten Jahres an. Zugleich hob die neue rumänische Führung mehrere umstrittene Gesetze auf, die mit dem Namen Ceausescus verbunden sind, darunter das über die sogenannte Systematisierung der rumänischen Dörfer. Die berüchtigte Geheimpolizei Securitate wurde aus dem Innenministerium ausgegliedert und dem Verteidigungsressort unterstellt. Insgesamt beginnt sich die Lage in Rumänien zu normalisieren. Vereinzelt werden aber noch Gefechte zwischen der Armee und Anhängern der früheren Securitate gemeldet. In Hermannstadt soll es in der vergangenen Nacht zu schweren Schießereien mit Militär und Anhängern Ceausescus gekommen sein. Nach Angaben der jugoslawischen Nachrichtenagentur Tanjug wurde das Zentrum weitgehend zerstört. Viele Häuser sollen noch heute gebrannt haben. Auch in Klausenburg kam es zu Schießereien. Der neue rumänische Regierungschef Roman hat die Hinrichtung des gestürzten Staats- und Parteichefs Ceausescu nach einem Geheimprozess mit der Furcht vor einer Befreiungsaktion von Anhängern des Diktators begründet. Es habe Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff von Ceausescu-Getreuen auf den Ort gegeben, an dem dieser mit seiner Frau gefangen gehalten wurde, sagte er einem französischen Fernsehsender. Roman versicherte, dass bei dem Verfahren vor einem Sondermilitärgericht alle existierenden Rechtsnormen eingehalten worden seien. Ein Sprecher des sowjetischen Außenministeriums wertete in Moskau die Hinrichtung Ceausescus und seiner Ehefrau Elena als eine innere Angelegenheit Rumäniens. Die Entscheidung sei offenbar auch unter Berücksichtigung der Gefühle des rumänischen Volkes gefällt worden. Die Vereinigten Staaten bedauerten, dass gegen Ceausescu nicht öffentlich verhandelt worden sei. Zugleich sicherten sie aber der neuen rumänischen Führung die Unterstützung der USA zu. Verständnis für die Hinrichtung Ceausescus äußerten auch die Parteien in Bonn. Der Verband albanischer Flüchtlinge in Frankreich hat heute in Paris das ewige Vergessen der Albaner in der Menschenrechtsfrage beklagt. In einem in der französischen Hauptstadt veröffentlichten Kommuniqué heißt es, die Lebensbedingungen und die Menschenrechtslage in Albanien seien noch dramatischer als in Rumänien zur Zeit Ceausescus. Seit 1945 werde gegen die Grundfreiheiten verstoßen und ganz Albanien sei zu einem wahren Internierungslager geworden. Der Verband appellierte an den französischen Außenminister Dumas, sich für die politischen Gefangenen in Albanien sowie im jugoslawischen Kosovo, das überwiegend von Albanern bewohnt wird, einzusetzen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die bulgarischen Kommunisten haben der Opposition Gespräche am runden Tisch versprochen, die gleich nach Neujahr beginnen sollen. Dies meldete heute die amtliche Nachrichtenagentur BTA unter Berufung auf das Politbüro der KP. Thema soll die Reform des politischen und wirtschaftlichen Systems sein. Die bulgarischen Kommunisten hatten Mitte Dezember zugesagt, noch im Januar auf ihr Machtmonopol zu verzichten. Seit der Ablösung von Staats- und Parteichef Schiwkow im November haben sich in Bulgarien mehrere unabhängige politische Gruppen und eine freie Gewerkschaft gebildet. Diese unabhängige Gewerkschaft hat angekündigt, dass sie sich in den kommenden Tagen mit Kundgebungen und Streiks gegen eine Verschleppung des Demokratisierungsprozesses wenden wolle. In der Tschechoslowakei ist eine neue christlich-demokratische Partei gegründet worden. Dazu haben sich in Prag etwa 500 Anhänger versammelt, um ein Programm für die ersten freien Wahlen aufzustellen. Diese Wahlen werden im kommenden Sommer erwartet. Zu den Gründungsmitgliedern gehört der Wissenschaftler Benda, ein Unterzeichner der Bürgerrechtscharta 77. Nach Angaben Benders will die neue Partei einen konsequent nicht-sozialistischen Weg beschreiten und über den Konfessionen stehen. Das neue Forum in der DDR versteht sich nach wie vor als Bürgerbewegung und nicht als Partei. Parteigründungen aus der Organisation seien überflüssig, bekräftigte der Landessprecherrat des neuen Forums heute in Ost-Berlin. Die Kandidaten der Bürgerbewegung bei den Wahlen am 6. Mai nächsten Jahres würden keiner Partei angehören. Weiter hieß es, das neue Forum wolle durchsetzen, dass das Wahlgesetz in der DDR parteigebundene Mandatsträger in Organisationen wie etwa dem FDGB oder Kulturbund verhindert. Dass Weizsäcker keinerlei in der Verfassung verankertes Recht habe, selbstherrlich über die Zukunft Deutschlands und die Heimat der Ostdeutschen zu entscheiden. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Lindner betonte gegenüber dem Deutschlandfunk, ist ein gesamtdeutscher Souverän, könne sich völkerrechtlich verbindlich zur Grenzfrage äußern. Demgegenüber stellten sich die Freien Demokraten hinter den Bundespräsidenten. Ihr Deutschland-Experte Ronneburger meinte, ein Beharren auf Rechtspositionen in der Frage der polnischen Westgrenze würde die Wiedervereinigung unmöglich machen. Aus Panama hat ein Flugzeug der Bundeswehr heute 82 deutsche und französische Staatsbürger ausgeflogen. Unterdessen sind die Kämpfe in Panama am sechsten Tag der amerikanischen Intervention fast völlig eingestellt worden. Nach der Flucht des gestürzten Armee- und Staatschef Noriega in die Vatikanische Botschaft in Panama-Stadt gab es auch die Mehrzahl seiner Anhänger den Widerstand gegen die US-Truppen auf. Über das Schicksal Noriegas, der in den Vereinigten Staaten wegen Rauschgifthandels unter Anklage steht, wird noch zwischen dem Vatikan und Washington verhandelt. Das Zentralkomitee der KPdSU hat Generalsekretär Gorbatschow und andere führende Funktionäre mit einer Sondierungsmission in Litauen betraut. Mit diesem Beschluss endete heute eine ZK-Sondersitzung in Moskau, die wegen der Abspaltung der litauischen Kommunisten von der KPdSU einberufen worden war. Eine endgültige Entscheidung behielt sich das Zentralkomitee vor, obwohl Gorbatschow den Trennungsbeschluss bereits als null und nichtig bezeichnet hatte. Es scheint nach wie vor unübersichtlich und was für Bukarest gilt, gilt noch lange nicht für die Stadt im Westen Rumäniens. Unser Kollege Georg von Hübbenet war vor wenigen Tagen in Temeswar. Guten Tag. Ich bin nicht vor wenigen Tagen, ich bin gestern zurückgekommen. Ich war über die Weihnachtsfeiertage dort und ich kann praktisch also etwas Frisches liefern, nicht von gestern oder über, aber von gestern. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln kommt allmählich in Gang, doch sehe ich darin nicht das größte Problem für Rumänien, zumindest nicht in diesem Augenblick. Das in den letzten Jahren an Hungerrationen gewöhnte rumänische Volk bekommt jetzt schon mehr zu kaufen als in der sogenannten normalen Zeit. Es gibt täglich frisches Brot, was früher nicht der Fall war. Man kann in jedem Laden bis zu 2 Kilo Fleisch kaufen pro Person, was früher eine Ration für 2 Monate ausmachte, wenn man das Fleisch es erhielt. Seit heute ist eine Anordnung des Präsidiums des Komitees der Nationalen Rettung, also der höchsten Staatsautorität in Rumänien, in Kraft, die in allen Teilen des Landes Volksgerichte ins Leben ruft. Vor diesen Gerichten sollen die exponierten Anhänger des hingerichteten Diktators Ceausescu abgeurteilt und die ausgesprochenen Urteile sofort verwirklicht werden, etwa nach dem Vorbild der Hinrichtung von Ceausescu vorgestern, dessen Leiche übrigens und natürlich auch seiner Frau in der letzten Nacht in einem Park nördlich von Bukarest verscharrt wurde, wo auch die namenlosen Opfer des blutigen Aufbegehrens gegen Ceausescu beerdigt sind. Während der Vergrabung der Leichen von Ceausescu und seiner Frau Elena begannen die immer noch aktiven Scharfschüsse der Securitate-Einheiten, also die Elite-Mordwerkzeuge von Ceausescu, auf die Angehörigen der regulären Armee zu schießen, die die Leichen von Ceausescu und seiner Frau verscharrten. Noch etwas. Die Volksgerichte haben die Vollmacht bekommen, ab morgen Nachmittag sofort die Todesstrafe gegen jene rumänische Bürger auszusprechen, die bis dahin ihre Waffen noch nicht abgegeben haben. Diese Vollmacht zeigt indirekt, wie unstabil die Situation in Rumänien ist. In Temeswara wurde uns gestern vom militärischen Kommandanten der Zivilen Demokratischen Front Andrei Sopora bestätigt, dass auch arabische Kämpfer Mitglieder der berüchtigten Ceausescu Securitate-Einheiten waren. 4 junge Männer aus Libyen, die im Kampf gegen die Armee auf die Seite der Securitate-Einheiten fielen, dienen als Beweis dafür, dass Ceausescu sehr eng mit der PLO und Oberst Gaddafi zusammengearbeitet hatte. Die politische Analyse könnte nach diesen Tagen der Unruhen und der blutigen Auseinandersetzung etwa so lauten: Die Hinrichtung von Ceausescu war das einfachste Problem gemessen an dem, was Rumänien unabhängig von der noch nicht beendeten Waffenauseinandersetzung mit den Ceausescu-Anhängern und anderen Poltronen des Regimes noch bevorsteht. Es bilden sich bereits 2 politische Zentren heraus, die möglicherweise später zu 2 verschiedenen Machtzentren hereinlaufen könnten, nämlich Bukarest und Temeswara. Die kommunistische Partei existiert im ganzen Lande so gut wie nicht mehr. Der neue rumänische Übergangspräsident John Iulescu war vor Jahren Sekretär des Politbüros des Zentralkomitees der rumänischen KP, also auch ein Mann, der früher in der höchsten Spitze die Macht mit Ceausescu teilte. Dass er später in Ungnade fiel, ist eine andere Frage, aber Iulescu wird versuchen und wahrscheinlich mit Hilfe von Gorbatschow ein kommunistisches Regime wieder zu errichten, zumindest aber die kompromittierte kommunistische Partei durch Neuorganisation zu restaurieren. Noch zum Schluss. In Bukarest entsteht somit ein politisches Machtzentrum, das sowohl von der Gorbatschow-Perestroika als auch von der stalinistischen Vergangenheit des Regimes, soweit dies die tragenden Strukturen betrifft, geprägt ist. Anders ist dagegen die politische Situation in Temeswara, wo das Aufbegehren gegen die Tyrannei von Ceausescu den Anfang genommen hat. Dort denkt man eher mitteleuropäisch, nicht zuletzt unter dem Einfluss der Minderheiten, der Ungarn, der Deutschen und der Serben. Das neue Komitee der Nationalen Rettung, das bis gestern offiziell den Namen Demokratische Front führte, setzt sich aus den Vertretern der nationalen Minderheiten, also als politische Repräsentanten zusammen. Auch Deutsche sind darunter. Es ist antikommunistisch eingestellt, aber gegenüber der politischen Realität tolerant. In dem gestern gebildeten Komitee sind außerdem Repräsentanten der künftigen kommunistischen Partei zwar vertreten, aber die müssen erst von der neuen kommunistischen Partei genannt werden. Also man reserviert 2 Plätze für die Kommunisten für später. Zum Schluss, 2 große Schicksalsfragen bleiben dennoch offen. Wie werde sich das rumänische Volk als Masse künftig politisch verhalten, das vorläufig damit beschäftigt ist, mit äußerst intensivem Hass die Reste des Ceausescu-Regimes zu beseitigen? Und wie werde sich in Zukunft die rumänische Armee verhalten, die früher dennoch zu Ceausescu hielt, die aber schließlich doch den Umsturz gegen den Diktator ermöglicht hatte. Das sind aus meiner Sicht die wesentlichen Probleme und nicht so sehr die Versorgung, die besser ist, als sie zuvor war. Ja, Herr von Hübbenet, da ist eine Frage. Wie ist es denn möglich, dass jetzt plötzlich die Versorgungssituation sich bessert? Zum Teil aufgrund der Hilfe, die aus dem Westen kommt und aus Jugoslawien. Zum anderen sind auch die Exportzüge an der Grenze aufgehalten worden, die Lebensmittel rumänischer Erzeugung aus Rumänien in den Westen als Exportgüter praktisch ausgeführt wurden, somit das Land zu einem praktisch nicht existenten Lebenslieferanten für die rumänische Bevölkerung gemacht hatte. Also diese Züge sind wieder zurückgeschickt worden? Die stehen stellenweise an den Grenzen. Wir haben auf der Rückreise gestern von Temeswar nach Belgrad musste ich 3 Stunden etwa warten an eine Schranke, weil dort der Zug aufgehalten wurde mit den Lebensmitteln, die in die Bundesrepublik exportiert werden sollten. Die Züge stauen sich vor Temeswar auch im Lande. Außerdem möchte ich noch etwas sagen. Die Vertreter der deutschen Minderheit sind Temeswar ein wenig unglücklich darüber, dass es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen General oder sonstigen Konsulat der Bundesrepublik Deutschland dort gegeben hatte. Denn sie sagte mir auch glaubwürdig, ich hatte auch einige Beweise gesehen, dass sie versucht haben, dort den Widerstand schon früher zu organisieren, zusammen mit den Serben und den Ungarn. Die einzige Stelle, die sich mit diesen, würde ich sagen, Untergrundbemühungen der Minderheiten beschäftigte und sie weiter kanalisierte, war das jugoslawische Konsulat in Temeswar. Deutschland und die Welt.